Okay, wir waren tief unten. www.clarence und ich.can. Glaub's mir. Wir hingen jeden Tag in dieser Werkstatt und machten Ringe. Echten Indianerschmuck von echten Rothäuten. Wir gravierten SOP in jeden Ring mit coolen gotischen Lettern. Steht für Soldier of Passion. Der Ausbilder, Quala Mercier, war längst jenseits von Gut und Böse. Meistens ließen wir ihn in Ruhe. Eure Ringe sind bei weitem die besten. Der Kalender sagte, nur noch 14 Tage bis Weihnachten. Es war noch reichlich zu tun. Clarence und ich, wir schrieben Gedichte, Hörspiele und so. Wir waren große Klasse. Die fertigen Sachen gaben wir unserem neuen Englischlehrer, Mr. Ron. Ich glaube fest an euch, Jungs. Ihr seid begabt, macht weiter so. Ihr müsst auch andere Formen ausprobieren, um zu lernen, wie es geht. Doch als wir ihm unsere Stories gaben, die ziemlich psychedelisch waren... Ich möchte, dass ihr zu Mr. Allen, dem Verbindungslehrer, geht. Ihr solltet mal mit ihm reden. Da fiel er uns voll in den Rücken. Dabei war er es doch, der meinte, wir wären begabt genug, um in diese Schreibschule im Süden zu gehen. Ständig wollte er irgendwelche Pamphlete von uns. Hier ist eins. Mädchen. Hocken immer zusammen. Sind die besten Richtigschreiber. Vergessen nie die Geburtstage. Möchten wissen, wie dein zweiter Name lautet. Abgefahren, oder? Das hatte ich für Deirdre Meadows geschrieben, die mit den verkrumpten Ersatzzähnen. Das war diese Partynacht, in der wir stoned waren und uns gegenseitig mit Apfelsaft bespuckten. Clarence trieb es mit seiner Cousine ersten Grades. Als ich anfing, an Deirdre herumzufingern, keifte sie los. Hast du sie nicht mehr alle, Larry Soul? Spinnst du jetzt total? Ich war verrückt nach ihren vollen, selbsttragenden Brüsten mit diesen tiefliegenden Nippeln. Seht euch bloß diese geilen Dinge an! Wichser! Hau ab! Hau bloß ab! Schön, schön, aber... Können wir nicht wenigstens noch knutschen? Verdammt, es endete damit, dass wir mit alten Socken um den Hals einen abgefahrenen Blackout-Dance aufführten. Eine Stunde später tauchten unsere Mütter auf und wir redeten nur noch wirres Zeug. Wir mussten hier weg. Unsere Libido war immer zu high. Aber die Seele steckte in diesem Käfig von Stadt. Dreckige Engel von Richard Van Camp. Aus dem Englischen übersetzt und bearbeitet von Ulrich Plenzdorf. Hörspielbearbeitung und Regie Annette Berger. Gott hatte es in jenem Jahr wirklich drauf. Weihnachten und Neujahr fielen beide auf einen Sonntag. Und die Tage waren die kältesten des Jahres. Minus 45 Grad. Schon mal was vom SAD-Syndrom gehört? Ist sowas wie die Holzfäller-Depression. 8 Monate Winter in den Northwest Territories stellen so einiges an. Tod durch Dunkelheit. Wenn die Menschen nicht genug Licht kriegen, fingern sie am Abzug herum. Wie Clarence, wenn ich nicht aufpasste. Reden wir über Hunde. Warum gibt es Hunde auf diesem Planeten? Na? Sie sind Jesus' Kameramänner. Was sie beobachten, sehen Jesus und alle Engel. Katzen aber sind die Kameramänner des Teufels. Und jetzt ist wohl auch klar, warum Katzen und Hunde sich wie die Pest hassen. Der Krieg der Dunkelheit gegen das Licht tobt jeden Tag. Ola. Die Gedankentiefe dieser kleinen Einlassung bemerkt? Machicho. Danke. Hi Frankie, wie geht's? Alles easy. Mein Onkel Frankie. Ein guter Mann mit einem Abhängigkeitsproblem. Saß in der Küche und rollte sich dicke Joints. Ein gefallener Gott auf Kollisionskurs. Jet und ich waren die letzten Nächte unterwegs, um Grizzly-Tatzen für den Drumdance zu beschaffen. Willst du was wissen? Clarence hat sein ganzes Geburtstagsgeld. Letzte Nacht bei Travis an der Bar versoffen. Er kann mich mal, dieser verdammte Clarence. Ich muss los. Hab ein Date mit Eichmann. Hey, Sal Bright will nicht mehr den Weihnachtsmann machen. Ich rannte rüber zu Clarence. Die Augen tränten mir vor Kälte. Krankgeschrieben, aber gestern ein ganzes Geld versenkt, ja? Was ist? Das kann doch keiner wissen. Man weiß es aber. Übrigens, wo ist das Band? Du weißt schon, rück's raus. Clarence hatte ein Band von mir, das ich Eric gezockt hatte. Ich wollte es unbedingt haben, um BJS einen Gefallen zu tun. Der Blowjob-Spezialistin. Auf dem Band waren The Cranes, The Prodigy, Afghan Wigs, Slowdive und andere. Alles erste Sahne. Mann, du hast Nerven. Im Raum herrschte völliges Chaos. Clarences Wäschekorb lief über und meine Pornomagazine waren auf dem Fußboden verstreut. Dann sah ich es. Die Wände waren mit Einschusslöchern übersät. Mehr als 20 Krater, auch in der Decke. Das konnte nur seine 22er AR-7 angerichtet haben. Ich dachte, du hast sie verkauft. Dein Band ist da oben auf dem Regal, neben der Schrotflinte. Und jetzt sag mir, wer dir das mit dem Geld gesagt hat. Clarence, was zum Teufel ist letzte Nacht passiert? Spinnen, überall waren Spinnen. Sie hockten in der Wand. War er noch normal? Ich fand mein Band und schob es in seinen Ghetto-Blaster. Ich bin seit letzter Nacht älter und es ist fast Weihnachten. Ich habe mich umgesehen, unsere Freunde angesehen. Es ist zum Heulen. Ich brauche Arbeit. Ich brauche ein Leben. Lass es auf dich zukommen. Auf mich zukommen lassen? Uns läuft doch die Zeit weg. Hast du eine Ahnung, wie nah ich letzte Nacht dran war, den Abzug durchzuziehen? Das ist die Sache doch nicht wert, Mann. Schau dich doch um. Studenten mit Diplom kommen zurück und fahren Taxi. Die Stellen in der Verwaltung sind mit Weißen besetzt. All die Firmen hier und in Smith stellen nur Weiße ein. Indianer haben nie eine Chance. Ich bin in der Bar rumgerannt, die Nacht immer um die Tische rum. Hab geschrien, bis ich taub war. Getanzt mit mir allein. Ich hab all die toten Fische an den Wänden gesehen. Die Sägefische und Weißfische. Ich hab ihnen Bier in die Mäuler gespuckt als Helgas Mahlzeit. Und da schmissen sie mich raus. Dabei war es meine Party, mein Geburtstag. Verdammt, und diese Mondkälber schmeißen mich raus. Sie sind selber tote Fische, verdammt. Und Bier richtet doch gar keinen Schaden an. Ich hab übrigens Sal Bright getroffen. Er will nicht mehr den Weihnachtsmann machen. Wir alle müssen sterben, hab ich gehört. Du, ich, Gott, BJS. Nein, Gott nicht. Ich hau jetzt ab. Vergiss nicht, heute Abend ist Trommeltanz. Wo? Im Freundschaftscenter um 8. Warte, ich mach uns einen Kaffee, dann spielen wir Crip, okay? Keine Zeit, Kumpel. Ich hab das Band und ich gehe jetzt zu Eichmann. Warte, willst du gar nicht wissen, wie ich mein Geburtstagsgeld versenkt hab? Wozu? Du hast es letztes Jahr versenkt und du wirst es nächstes Jahr wieder versenken. Larry! Bis später, Mann. Und Happy Birthday. Ich muss euch jetzt was über den Zahnarzt hier erzählen. Eichmann. Er ist kalt wie Stein. Der wahre Spitzenmann für Terror, Folter und Horror jeder Art. Aber was soll's, ich betrat seinen Schlachterladen. Jemand hatte diesen Ort als Weihnachtskrippe dekoriert. Ich griff mir das letzte Slave River Journal, auf dessen Titelseite stand, Sal Bright als Weihnachtsmann zurückgetreten. Auf Nachfrage erklärte uns Sal Bright, er sei der Sache aus politischen Gründen nicht mehr gewachsen. Bin ich zu lange in den Indianerbezirken, spielen die Métis verrückt. Bleibe ich zu lange in Kirchennähe, stehen die Dines-Kopf. Bin ich überall zugleich, spucken die zugezogenen Galle. Und das kann nicht der Sinn von Weihnachten sein. Nebenbei, warum gibt man nicht mal jemand anderem die Chance? Das Interview hörte gar nicht mehr auf. Ich wollte gerade den Artikel rausreißen, um ihn später ganz zu lesen. Da kam eine leichenblasse Frau aus dem Foltersaal gewankt. Hinter ihr Eichmann höchst selbst. Nächste Woche, Barbara. Larry, du bist der Nächste. Als erstes sah ich das Haar. Dann ihren Busen, der wunderbar prall unter ihrer maiglöckchenweißen Bluse stand. Was für eine Präsenz, Alter. Ich hatte von den verdammten Hunden in der Highschool gehört, dass Eichmanns Assistentin ein süßes kleines Ding war, das nicht soff und nie ausging. Und jetzt stand ich auf einmal in der Sonne. Und womit? Mit einem Bohrer in der Fresse und einer Nadel im Zahnfleisch. Von welchem Stamm bist du? Halt still. Ich bin eine Deline aus Franklin. Kennst du Jet? Jet? Kenn ich, wo ist er jetzt? Simba, bitte. Larry, willst du jetzt endlich stillhalten? Er ist mit meiner Mutter befreundet. Heute ist er beim Trommeltanz. Er macht das Catering. Eine Krone sitzt locker und wir werden sie wieder draufsetzen. Außerdem hast du ein Loch im Backenzahn. Mach also den Mund auf und halt still. Während Eichmann mein zentrales Nervensystem in Brand setzte, dachte ich an Sal Bright, Four Simmers Weihnachtsmann. 2500 von uns Nordmenschen lebten hier. Und es hatte das ganze Jahr Entlassung und Kürzung gehagelt. Da brauchte man noch Weihnachten. Sal Bright musste es auch dieses Jahr machen. Solange ich mich erinnern konnte, hatte er es gemacht. Und seine Frau zog ihn mit dem Auto auf dem Schlitten hinter sich her. Er schmiss den gewaltigen Generator für die Tausende von Lichtern an und die Straßen füllten sich mit quakender Weihnachtsmusik. Wie von der Hand Gottes. Winkend und lächelnd erschien Sal. Umwogt von Licht, Musik und Magie. Ho, ho, ho! Merry Christmas, ihr Leute! Merry Christmas und ein frohes neues Jahr! Ist das nicht wunderschön? Oh, Larry, ich will dich. Jetzt, weil Weihnachten ist. Du bist besser als der beste Franzose. Du bist der Erste seit 3 Jahren, der mir keine leeren Versprechungen macht. Fertig. Du warst ja direkt ein bisschen weggetreten, Larry. Ich sehe dich dann in einem halben Jahr wieder. Samba nahm mir das Lätzchen ab. Ich verdiene es, von einer schönen und intelligenten Frau geliebt zu werden. Versuchte ich zu sagen. Herauskam: Alka, Alka, Uka, Aka. Unserer Sexualität gegenüber waren wir, www.clarence-und-ich.com, von Jahr zu Jahr immer rücksichtsloser geworden und bereit, es jeden Tag der Woche zu machen. Das lag natürlich daran, dass wir Kinder dieses von aller Welt verlassenen Kaffs waren. Alle 7 Sekunden wurde hier eine Seele zugrunde gerichtet. Abgesehen davon, dass Kälte anmacht, wie jeder weiß. 40 Grad minus machen jeden heiß. Wieder fiel mir auf, wie einsam ich war. Und das nervte mich. Sehr. Ich entfernte die paar Kondome aus meinem Bett und brachte meine restlichen Pornohefte zu Clarence. Es war der kälteste Tag des Jahres. Und ich musste etwas unternehmen, um meine und alle anderen festgefrorenen Seelen zu retten. Kein Scheiß. Wir riefen Sir Bright an, Clarence und ich. Sir, hier sind Tavis und Marvis Barvin aus Edmonton, Alberta. Stimmt das, eh? Aber ja, Sir. Wir vertreten den Kanadischen Rat für Soforthilfe, eine internationale Organisation, die Menschen von wahrhafter Selbstlosigkeit auszeichnet. Ist das wirklich wahr, eh? Yes, Sir. Und es ist uns ein großes Vergnügen, Sie mit einem Preis unserer Organisation zu ehren. Nein. Doch, Sir. Ihr Name steht auf unserer Liste der Preisträger speziell für Ihr selbstloses Engagement als Weihnachtsmann. Oh, ja, aber wir könnten dieses Jahr ein Problem... Sir, verstehen wir Sie richtig, dass Sie dieses Jahr nicht der Weihnachtsmann sein wollen? Ja, naja, hier sind so viele politische Interessen im Spiel. Wir lasen davon. Ehrlich? Yes, Sir. Wir haben Beobachter an den meisten herausragenden Orten. Und wir haben volles Verständnis für Ihre Vorbehalte. Ich persönlich habe mich dafür stark gemacht, dass wir Sie anrufen und Sie fragen, nein, bitten, auch in diesem Jahr Ihr gutes Werk fortzusetzen. Wow. Wir hier beim KRFS begrüßen Ihre Aktivitäten und uns stockt der Atem bei dem Gedanken, dass Sie nicht... Wirklich? Absolut, Sir. Und ich kann Ihnen sagen, dass Sie demnächst in Ihrer Post eine große Überraschung finden werden. Nein. Doch. Einen handgefertigten Ring mit Gravur. Das Kürzel steht für Soldier of Passion und bezieht sich auf Ihre Selbstlosigkeit und Leidenschaft. Anbei finden Sie eine Urkunde von mir im Namen des gesamten Rates unterzeichnet. Hey, das ist großartig. Sie haben es verdient, Sir. Ja, gut, und ich schätze, ich sollte Ihnen sagen, es ist große Klasse, der Weihnachtsmann zu sein. Das kann man wohl sagen. Ja, man sieht die Kinder, wie sie winken. Und man winkt zurück und man weiß, manche kriegen keine Geschenke. Aber sie haben den Weihnachtsmann gesehen und er hat sie nicht vergessen. Sie haben einen Grund, bis nächstes Jahr Weihnachten durchzuhalten, ey? Sie werden es also machen. Wenn bloß diese Politik nicht wäre. Wir wissen nur zu gut, was Sie meinen. Und unsere ganze Sympathie gehört Ihnen. Machicho, vielen Dank. Hey! Honey! Hey, Kids! Ich mach wieder den Weihnachtsmann! Yeah! Und so, Brüder und Schwestern, haben wir Weihnachten gerettet. Hola! In einer knappen Stunde hatten wir also einen weiteren Soldier of Passion gefunden. Eine knappe Stunde kann in Zimmer aber auch ein ganzes Leben ruinieren. Das von Luke zum Beispiel. Zum ersten Mal trafen wir Luke in der Schule. Beim Sport. Hey, guck mal da drüben, das Mondkalb. Die meisten an der Schule waren Indianer. Ob nun Chippeways, Crees, Dogrips oder Slaveys. Und so fiel Luke gleich doppelt auf. Er war neu und er war ein Weißer. Ziemliches Gerippe und die Klamotten. Lukes dürrer Körper steckte in einem schwarzen Public Enemy T-Shirt und weißen Trainingshosen, die eng an seinen starkzigen kurzen Beinen klebten. Wie Gott so ist, hatte er einen fiesen Plan für Lukes ersten Tag an der Schule. Jason Hartub aus dem gegnerischen Team hatte Aufschlag. Jason war der geborene Athlet. Er hatte einen Körperbau, mit dem Schwarzenegger einverstanden gewesen wäre. Bam! Jasons Ball schnitt durch die Luft. Boom! Das Geschoss schlug direkt in Lukes Eier. Er knickte zusammen und sackte auf das Parkett. Auch Pause! Hey, besser ist, du stehst auf. Ist dein erster Tag bei uns. Würde nicht gut aussehen, wenn du aufgibst. Ey, steh auf, Mann. Bist du ein Mann oder ein Eunuch? Clarence und ich halfen ihm auf die Beine und er wankte wieder auf seine Position. Jason war umringt von den Girls der Klasse, die ihn anhimmelten. drehte mich nach Luke um, aber er wich meinen Blick aus. Er hatte seine stockdünnen Ärmchen wieder oben, bereit zu kämpfen oder zu unterliegen. In dem Moment wusste ich, dass er unser Freund werden würde. Weißt du, wie die Girls ihn nennen? Woody. Er ist erst wenige Monate hier und hat schon einen Spitznamen. Das sagt alles über sein Sozialprestige. Ich bin hier groß geworden und heiße einfach Larry. Tja, naja, das Schulvolk hat ihn voll akzeptiert. Er hat Dog Ribs, Crees, Inuits und auch Weiße zu Freunden. Er ist jetzt wirklich einer von uns Nordmenschen, was? Ah, da kommt er ja. Hi, was liegt an? Wir haben gerade über dich gesprochen. Was für eine tolle Nummer ich bin und so. Klar. Was machst du eigentlich im Herbst? Larry und ich gehen nach Yellowknife ans Arctic College und studieren Bodenrecht. Cool. Und du? Ich gehe zur Armee. Guter Witz. Nein, ehrlich. Ich gehe zur Armee. Du spinnst. Ich mein's völlig ernst. Ich werde Soldat. Was suchst du? Ich brauche ein Foto für die Rekrutierungsbehörde. Schieb mal rüber, wir gucken die Alben durch. Clarence und ich hatten die fixe Idee, dass wir unsere späteren Frauen einmal auf einem Foto entdecken würden. Egal, wie alt das Foto war. Wir mussten dann bloß noch den Besitzer des Fotos fragen, wo sie sich aufhielt. Und er würde es uns sagen. Und wir hätten unsere Frau fürs Leben gefunden. Wow, schau mal. Wer ist denn das? Meine Mom. Muss kurz nach der Hochzeit gewesen sein. Es war nur ein Halbporträt. Aber wir waren sicher, sie war nackt. Sie hatte die Augen einer Katze und ein Lächeln auf den Lippen, das wir noch bei keiner Frau gesehen hatten. Es war lauernd und so verführerisch wie nur was. Also entweder hatten Mr. und Miss aus Kirko gerade gepoppt oder waren kurz davor, es zu tun. Wahrscheinlich haben sie die 70er voll ausgekostet. Vielleicht waren sie sogar in einer Band. Und haben schwer gekifft und LSD geschluckt. Ja, und bestickte Jeans und Abba-Schuhe getragen. Yeah. Und wie sind sie dann diese religiösen Spießer geworden, hä? Eines Nachts, also. Sie waren auf Natur und dann hat sich ihr Bus auf dem Highway überschlagen. Oder ein Mitglied ihrer Band krepierte an einer Überdosis H. Tja, irgendwas muss jedenfalls passiert sein. Irgendwas, das ihnen schwere Verletzungen zugefügt hat. Sonst hätten sie nicht Lukes Herz in einer einzigen knappen Stunde brechen können. Luke hat in der Matheklasse geheult, still und unauffällig. Nach der Stunde folgten Clarence und ich ihm zu seinem Schließfach. Er saß da, den Kopf unten, die Augen auf dem Boden. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, stand da mein Vater. Versager, sagte er, und meine Mutter heulte und sagte immer nur, wir haben alles versucht. Und dass meine Zensuren so schlecht sind. Du bist ein absoluter Versager, sagten sie, und du wirst es nie zu was bringen. Seine Eltern hatten eine geschlagene Stunde auf ihn eingetextet. Er hatte auf die Uhr geschielt, während sie mit Worten auf ihn einschlugen. Außerdem haben sie mir verboten, mit euch rumzuhängen. Pah! Unser ganzes Leben haben Eltern das UN-Handelsembargo über uns und ihre Söhne verhängt. Das hat's fast nie gebracht. Außer, dass wir manchmal noch dickere Freunde wurden. So kam es auch mit Luke. Trotzdem, nach diesem Tag war Luke nicht mehr der Alte. Er redete immer entschiedener davon, dass er zur Armee wollte. Er fing an zu rauchen und zu saufen. Er ging dann nach Wainwright, zur Grundausbildung. Nur noch einmal kam er nach Fort Sima zurück. Und das war zu Weihnachten. Im Frühjahr geht mein Regiment nach Jugoslawien. Das ist genau meine Kragenweite. Wir werden den scheiß Serben mal zeigen, was eine Hake ist. Die werden wir ficken, sag ich euch. Hier war ein fieser Typ zurückgekommen. Kahle Birne, fluchte wie ein Trucker und rauchte Zigarren. Aber das war's nicht allein. Innerlich hatte er einen Hass auf alles und jeden. Ich sag euch, eine richtige Nutte ist mir tausendmal lieber als das Getue und Gequatsche mit den Mädchen hier. Wenn du bumsen willst, dann lass es dir von der Nutte besorgen. Herrgott, wir erkannten Luke einfach nicht wieder. Und ehrlich gesagt, wir hatten auch die Lust dazu verloren. Nachdem er nach Jugoslawien gegangen war, verloren wir ihn gänzlich aus den Augen. Ich weiß nicht mal, ob er noch lebt. Du kannst hier im Handumdrehen gekreuzigt werden. Du überlebst zwar, wenn Gott dich lässt, aber die Narben behältst du dein Leben lang. Wie Clarence. Den hatte sein Vater, als er noch ein halbes Kind war, auf offener Straße ausgepeitscht, weil er im Laden eines Weißen etwas gestohlen haben sollte. Ein Spielzeug. Ich habe immer wieder gesagt, dass ich es nicht getan habe. Aber keiner hatte ihm geglaubt. Später stellte sich heraus, es war nichts als eine Lüge des Weißen, um Clarence zu schaden. Weil ich in der Schule viel besser war als sein Sohn. Sein Vater hat sich bei ihm nicht mal entschuldigt. Seitdem konnte Clarence ohne Prozac nicht mehr leben. Verdammt, Herman, beruhig dich. Wir haben dich nur vom Feld genommen, um dich zu schonen. Ihr glaubt doch, dass ich ein scheiß Rugby-Spieler bin, oder? Nein, aber du kommst einfach nicht gegen Scott und die anderen brutallos an, Mann. Die treten dich zusammen. Jetzt hör auf mit dem Gekreische. Wieso schreist du überhaupt andauernd? Sind das die Nerven? Nein. Ich musste schon immer alles rausschreien. Ich konnte meine Gefühle nie verstecken wie andere Kids. Herman Trevor war einfach anders. Aber wir mochten ihn. Er war schmächtig und hatte kleine, engstehende Augen. Vor kurzem hatte er zwei komplette Zusammenbrüche gehabt und hing jetzt an der Spritze. Wir hörten oft, wie er im Duschraum über unserem Zimmer mit sich selbst redete. Es klang wie Gejammer und Geheule. So wie man junge Karibus. Wie Katzen. Sie waren alle krank am Arctic College. Nicht einer spülte seine Pisse runter. Und der Schlimmste war Scott. Der fette, rotköpfige, Rugby-spielende, immer besoffene Scott. Warum hat Herman meine Kotze in der Toilette nicht aufgeleckt? Verpiss dich, Scott. Habt euch nicht so, war bloß ein Witz. Lass endlich die Finger von Herman. Leck mich. Wetten, dass ich Herman dazu kriege, meine Kotze aufzulecken? Wir hassten Typen wie Scott. Wir hassten diesen weißen Bullen. Und deshalb mussten wir etwas tun, das wir hassten. Hör zu, Herman. Dies ist eine Stammesgeschichte von zu Hause. Sie wird dich stark machen. Wir erzählten ihm von dem alten Slavey, der sich zwischen sein Enkelkind und einen silbergrauen Grizzly stellt, entschlossen zu sterben. Er hat nur eine Axt in der Hand und hinter sich seinen Enkel und auf seinen Lippen den Satz, komm und greif an. Wow. Kapiert, Herman? Hast du kapiert, was wir sagen wollen? Yeah, sieht so aus. Okay, was wir machen werden, Herman, ist Folgendes. Wir ziehen uns die Masken über, greifen uns Scott und nieten ihn um. Wollen wir das wirklich? Ja. Im Mondschatten warteten wir, die Sturmhauben über dem Kopf am Sportplatz. Scott torkelte aus Richtung der Campusleitung auf uns zu. Herman, denk an den Grizzly und lass ihn uns in Stücke reißen. Los! In meinem Schädel dröhnte es. Wir waren Wölfe. Herman stand noch im Gebüsch, während ich Scott packte und ihm an die Gurgel fuhr. Ich riss ihn um und Clarence zertrat ihm die Nase. Herman, das ist deine Chance! Er rührte sich nicht, stand nur da und starrte in die Gegend. Los, beweg dich, tu was! Herman rührte sich einfach nicht vom Fleck. Ich versuchte sein Gesicht unter der Maske zu erkennen. Warum tust du nichts? Er heulte. Wir haben ihn fest im Griff. Stand da und heulte. Ihr habt ihn getreten. Ihr habt ihn schwer verletzt. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. Er fiel mir an die Brust. Ich hielt ihn. Dieses arme Karibu-Junge, das wie eine Katze schrie und nicht aufhören konnte. Ich legte meinen Kopf zurück und heulte wie ein Wolf. Es regnete Scheiße, als man rausfand, was wir getan hatten. Scott kam in die Klinik und Herman in die Geschlossene. Ein Junkie in der Geschlossenen. Das war die Katastrophe. Und uns, die Soldiers of Passion, suchte man wegen schwerer Körperverletzung. Wir fühlten uns wie 4 Pfund Kacke in einer 2-Pfund-Tüte. Wir müssen weg aus Yellowknife. Möglichst schnell und ohne Wiederkehr. Zurück nach Zimmer kriechen, wie die Verlierer. Oder zur Army gehen, wie Luke. Diesen Strick können wir immer noch nehmen. Lass uns zu deinem Großvater gehen. Zu, um unsere Zeichen zu erfahren. Wir kämpften uns zu Snowbird durch. Bis in den Busch nördlich von Fort Smith. Erst per Schlitten, dann zu Fuß. Snowbird? Aminai? Wer ist da? Dein verschollener Enkelsohn. Snowbird betrachtete uns lange mit seinen Medizinmannaugen, die trüben Glas glichen. Sah aus, als hätte jemand ein Ei in seiner Augenhöhle geschlagen. Aus Fort Zimmer, der mich immer an den See geführt hat. Ich erinnere mich, du warst kaum größer als so. Er hob seine braune Hand bis zum Knie. Hey, ja hey, da sollte ich wohl Tee aufsetzen für meinen verschollenen Enkel. Wir haben viel nachzuholen. Wir sollten beten. weil wir uns nach so vielen Jahren noch wiedersehen. Er stellte das Radio aus, holte einen Beutel mit Tabak, öffnete den Ofen und warf eine Prise ins Feuer. Jetzt du, Sohn. Ich nahm auch eine Prise Tabak und warf sie ins Feuer. Für alle Kranken. Ho. Für Herman. Für alle meine Feinde. Ho. Ich weiß, dass deine Frau gestorben ist, Großvater. Ja. Gottes Plan ist nicht unser. Er ist der Boss. Jesus war auch mein Medizinmann. Und hier sind eure Zeichen. Das sind drei Wölfe. Einer ist weiß, einer grau, einer schwarz. Sie sind Gott und so gehen sie über den Schnee. Du denkst an einen Jungen, der wie ein junges Karibu schreit. Es war richtig, was ihr getan habt. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Wie konnte er nur von Herman wissen? Wie? Warum seid ihr gekommen? Ich holte Tiefluft, aber Clarence war schneller. Wir wollen den Jackpot knacken in Yellowknife. 80.000. Die Hälfte von allem ist für dich. Aber segne die Hände deines Enkels. Kannst du das? Auf die Idee wäre ich nie gekommen. Aber sie war gut. Glaubte ich. Snowbird dachte darüber nach. Dann nickte er und hielt mir seine kleinen, dürren Hände hin. Ich gab ihm meine und er segnete sie. Wird dein Segen bis Yellowknife anhalten? Ja, aber er soll sich hüten, irgendwelche anderen Spiele zu machen, bevor er im Spiel ist, das er gewinnen will. Was, wenn wir den Pott mit jemandem teilen müssen? Das wird nicht der Fall sein. Und etwas Tabak soll er opfern, wenn er nach Yellowknife kommt. Und seinen Namen laut aussprechen, so kann ihm seine Seele nicht abhanden kommen. Und er darf nicht vergessen, sich die Hände zu waschen, wenn er gewonnen hat. Wenn wir gewinnen, was wirst du mit deiner Hälfte machen? Ich brauche kein Geld. Du bist jung. Behalte es. Aber vergiss deinen Großvater nicht. Ein Medizinmann bat mich um etwas. Mich. Unglaublich. Er streckte seine kleine, zerbrechliche Hand aus. Ich nahm sie. Wir müssen zurück, Großvater. Aber kann ich dich noch was fragen? Warum hast du dich nie selbst geheilt? Ich meine deine Augen. Dazu müsste ich einen Menschen töten und dessen Augen nehmen. Und wäre mir dann geholfen? So konnte ich meinen Hund nehmen und die Kinder brachten mich, wohin ich wollte. Hätten sie mir sonst geholfen? Auch ich bin schon halb im Himmel, Sohn. Wenn ihr wollt, nehmt mein altes Haus in Smith. Es steht leer. Ich werde es nicht wieder benutzen. Mann, Larry, du hast einen Schock. Meine Hände waren nach dem Spiel aufgesprungen, wie vom Frost, und bluteten. Jemand würgte mich. Wer? Die Luft blieb mir weg. Schlotternd rannte ich ins Casino-Klo vor den Spiegel. Da sah ich es. Ich hatte Klauen statt Hände. Sie gruben sich in meine Kehle. Ich hielt die Teufelsklauen so lange unter Wasser, bis sie sich wieder in Hände verwandelten. Du hast dir nach dem letzten Spiel nicht die Hände gewaschen. Scheiße. Snowbirds Medizin hat sich gegen mich gewandt. Ich badete die Hände im Schnee und sie heilten. Nicht sofort, aber sie heilten. Natürlich hatten wir den Jackpot geknackt. Was sonst? Mehr als 80.000. Viel mehr. Und natürlich wirkte die Prophezeiung des Alten auch in den anderen Casinos. Ich gewann jedes Spiel auf Anhieb. Aber was sollten wir mit so viel Geld? Mit so viel Geld kannst du in Kanada in jedes Geschäft einsteigen. Aber mit keinem machst du so schnell deine erste Million wie mit Pott. Wir dealen also. Korrekt. Hier in Yellowknife, wo sie uns suchen. In Fort Smith. Ich kenne die Szene da und den richtigen Typ. Jungle heißt er. Ist ein echt heißer Typ, dieser Jungle. Okay. Wir stiegen also ins Big Business ein. Und plötzlich waren wir weit oben. www.clarenceundich.com. Wir erweiterten unsere Geschäfte. Dealten nicht nur mit Pot, sondern auch mit Alkohol und Zigaretten. Machten unseren eigenen Abschleppdienst auf. Unsere eigene Werkstatt. Und vertickten Satellitenschüsseln. Zentrale war das Haus, das Snowbird mir überlassen hatte. Tja, Leute, ich war der Boss. Alles lief bestens. Jedenfalls eine ganze Weile. Bis zu dieser Sache mit den Automaten und den verdammten Vietnamesen. Hast du dir wirklich alle Weisheitszähne ziehen lassen? Und die Schmerzen? Höllisch. Und was nimmst du? T3? Toradol. Toradol? Haben Sie keine Codeins? Wenn du welche hast, ich gebe dir $3 die Pille. Auf dem Schulhof, die Kids. Hey, von den Kids wollten wir die Finger lassen. Ja, aber wir müssen den Markt besetzen, bevor es die Gooks tun. Moment mal, war das nicht Springs-Parfüm hier im Wagen? Wo sind unsere Leute zurzeit? Unterwegs. Heute soll doch die Lieferung an Chicklets gehen. War es Springs-Parfüm oder nicht? Ist dir mal aufgefallen, wie viele Frauen in der Stadt rumlaufen, die unversorgt sind. Und zu viele, die auf normale Art zu gar keinem Orgasmus mehr kommen. Und es war doch Springs Parfüm. Und dass es zu wenige Kerle gibt, die noch Lust haben, ihnen zu helfen? Wo ist Spring? Spring? Wo ist sie? Auf der Party. Ich hielt mir das Gesicht. Ich hatte die Lippen mit Vaseline eingerieben, weil sie jedes Mal aufsprang, wenn ich sie bewegte. So zugeschwollen war meine Visage. Ist das nicht Springs Parfüm hier drin? Na schön, jetzt hast du alles kaputt gemacht. Was geht hier vor? Ach shit, es sollte eine Überraschung sein. Auf dich wartet eine Party. Deine Willkommensparty, okay? Eine Welle von Schmerz, Hitze und kaltem Schweiß suchte mich heim. Hast du Barisch? Im Handschuhfach. Wieso, bist du klamm? Bankrott. Dank fucking Jungle. Ist das nicht witzig? Unser Geldeintreiber ist mit meiner Kreditkarte samt PIN abgehauen. Ich könnte ihn umbringen. Das konnte ich natürlich nicht. Der Kerl war zu gerissen geworden. Zu skrupellos. Er hielt immer ein Rasiermesser im rechten Stiefel bereit und hatte eine abgesägte Schrotflinte unter dem Sitz seines Pickups. Mir war schon länger aufgefallen, dass die Jungs bei den Einsatzbesprechungen immer ihn ansahen und nicht mich. Übrigens, Leila sucht auch nach Jungle. Sie ist in der Stadt? Seit wann? Kam einen Tag, nachdem ihr nach Edmonton geflogen seid, Jungle und du. Deine Ex hat immer noch riesen Möpse, sag ich dir. Die größten der Stadt, würde ich meinen. Überhaupt, sie hat sich richtig aufgebrezelt. Neue Frisur. Kommt echt geil. Leila, meine erste Liebe in Fort Smith. So sehr ich Spring vermisste, sie war kein Vergleich zu Leila. Nie zuvor hatte ich so wunderbare Brüste in meinen Händen gehalten. Das waren nicht einfach Brüste. Das waren Geschütze. Das letzte Mal hatte ich Leila auf dieser Rodelpartie vor einem Jahr gesehen. Bei einer der Fahrten waren wir vom Schlitten gesegelt. Ich war auf Leila gelandet. Und wir hatten uns geküsst. Warum hast du dich eigentlich von Leila getrennt, Mann? So eine Spitzenfrau. Weiß ich nicht mehr. Ich wusste genau, warum. Sie war dermaßen scharf auf mich gewesen, dass ich in Panik geriet. Mensch, Clarence, es war ein ungünstiger Zeitpunkt. Wir waren gerade voll eingestiegen und ich musste mich ganz und gar aufs Geschäft konzentrieren, klar? Kurz nachdem ich ihr genau das gesagt hatte, gab sie mir meinen Ring zurück und fing an, mit Jungle zu flirten. Ich wünschte ihnen Glück. Oder doch nicht? Sie war das Beste, was mir je untergekommen war. Aber er? Der ist ein für alle Mal für mich gestorben. Ich hätte jemand anders mitnehmen sollen. Du vertraust einem Menschen und er verschwindet einfach. Verdammter Arschloch. Ich wäre ja mitgekommen, aber ich sollte ja den Laden bewachen. Herr Gold, es ging mir nicht in erster Linie um den Deal in Edmonton. Den hätte ich auch alleine durchziehen können. Ich wollte eine Gelegenheit, mich mit Jungle auszusprechen. Hast du denn nicht gemerkt, dass er mir schon eine Weile aus dem Weg geht? Das kann ja wohl nicht nur an den scheiß Automaten liegen, oder? Jungle wollte, dass wir Spielautomaten kauften. Er hatte schon alle davon überzeugt, aber ich war dagegen. Und auch sonst hatte ich den Eindruck, dass er mit meiner Geschäftsstrategie nicht einverstanden war. Aber anstatt im Hotel in Edmonton mit mir von Mann zu Mann über alles zu reden, hatte Jungle die Kluft zwischen uns nur noch vergrößert. Er hat ununterbrochen gesoffen und dauernd den Escort-Service angerufen. 5 Frauen in 8 Stunden. Und am Ende des Trips lag ich mit vereiterten Weisheitszähnen im Krankenhaus und Jungle mit meiner Kreditkarte bei irgendeiner Tussi. Der Typ war echt drauf und dran, vom Mitarbeiter des Jahreswettbewerbs ausgeschlossen zu werden. Warum bist du in der Sache mit den Spielautomaten nur so stur, Larry? Überleg doch mal, wie viel Kohle daraus springt. Herrgott, Clarence war noch grün hinter den Ohren und verdiente schon 54 Riesen im Jahr. Dachte trotzdem an Spielautomaten. Ich fühlte mich scheiße. Dieser stechende Schmerz. Halt mal davon. Ich brauche einen Kaffee. Naja, da ist noch was. Jemand hat Rocco angegriffen. Wer? Er hat einen von den Gooks erwischt, wie er an der Tankstelle Baguettes klaute. Er hat ihnen gesagt, dass er sie zurückstellen soll und da fielen sie über ihn her. Erst Chiclets, jetzt Rocco. Fuck. Die Dragon Boys. Ja, die verdammten Gooks. Aber das kriegen sie zurück, Larry. Clarence, dem jetzt können wir nichts anhaben. Das läuft nicht. Glücklicherweise kam Ned mit seiner Schrotflinte und hat sie verscheucht. Wer von ihnen war's? Lau? Ich kann ihn nicht unterscheiden, frag Rocco. Er hat noch Glück gehabt, dass die Gooks nicht ihre Macheten benutzt haben, wie bei dem Mann in Yellowknife. Gegen Vietnamesen kannst du nicht gewinnen. Und ob wir das können, ich habe einen Plan. Keinen Blitzkrieg, Clarence. Sowas ist nicht unsere Art. Jetzt fahre ich nach Hause. Eines Nachts waren Clarence, Jungle und ich bei Snowbird gewesen. Wir fragten ihn um Rat wegen der Vietnamesen. Mein blinder Großvater hatte lange zum Nordlicht hochgesehen. Diesem stillen Feuer aus Grün, Rot, Blau und Gelb. Dann hatte er uns mit einer Gegenfrage überrascht. Wohin sollen sie gehen, Sohn? Wer nimmt sie auf? Willkommen zu Hause, Larry. Armer Kerl, ich will dir lieber nicht wehtun. Ich besorg dir, was sie finden. Hey, Spring, warte! Hey, Larry, schön, dich zu sehen. Wo hast du Jungle gelassen? Jungle ist abgehauen. Wenn er hier aufkreuzt, darfst du ihm eine reinhauen. Dieser Scheißhaufen. Der sollte auf dich Acht geben. Außerdem hat er meine Bankkarte samt Code. Laut hier, lass uns in die Küche gehen. Das könnte doch Rocco für dich erledigen, oder? Ja, sicher. Ich gabel ihn für dich auf. Ich nehme meine kugelsichere Weste und alles Geld, was er ausgegeben hat, zahlt er doppelt und dreifach zurück. Ehrlich, mach dir keine Sorgen. Ich trete ihm die Eier blau. Was war das mit den Gooks? Sie sind schon tot, Larry. Hat dir Clarence von unserem Plan erzählt? Noch nicht. Zeig ihm mal dein Auge. Er nahm die Sonnenbrille ab. Fuck. Ja, sieht wirklich scheiße aus, was? Was ist passiert? Ich hatte frei und ich sehe zufällig, wie ein Gook die Tankstelle beklaut. Ich habe ihm höflich gesagt, er soll die Sachen zurücklegen, aber der denkt gar nicht dran. Also zwinge ich ihn. Und dann kommen zwei von seinen Leuten, zerren mich raus und fangen an, mit ihren Stiefeln auf mir rumzuspringen. Und die Bullen? Das sollten wir lieber selber regeln. Spring kam rein und holte sich ein Bier aus dem Kühlschrank. Im Vorbeigehen lächelte sie Clarence zu. Alle starrten sie an. Sie war atemberaubend. Spring? Tanzen wir? Und jetzt zu diesem Plan. Gehen wir runter in mein Büro. Du weißt, Torchy schuldet uns 500. Die kriegen wir zurück, samt Zinsen. Warum ihn also stressen? Ich habe ihm gesagt, er soll einen kleinen Job für uns machen. Welchen? Torchy arbeitet für Les. Hausreinigung und so. Er hat freien Zugang zu allen Häusern der Stadt. Er kommt auch in die Häuser der Gooks. Und in den Kellern könnte er etwas deponieren. Uran. Uran? Sag mal, hast du sie noch alle? Du weißt doch, vor 2 Jahren, als man diese Häuser entdeckt hat, die auf Uranfundamenten stehen, da hat Torchy bei diesen kanadischen Spezialisten mitgearbeitet, die das Zeug entsorgt haben. Naja, da hat er dann ein paar Uranbrocken außerhalb versteckt. Er sagt, wenn wir wollen, gehören sie uns. Durch das schöne Städtchen Smith hatte die Hauptroute der amerikanischen Armee geführt, als sie das Uran aus den Minen für die A-Bombe im Zweiten Weltkrieg holten. Smith war an dieser Route errichtet worden. Das ist Mord. Das ist mehr als Mord. Wie zum Teufel kommen dir solche Gedanken in den Kopf? Weißt du nicht, was dieses Zeug bei Menschen anrichtet? Klar, Leukämie, Krebs. Und zwar auch bei Kindern. Ach ja? Wie konntest du so werden, Clarence? Du warst doch früher nicht so. Menschen ändern sich. Sie haben Chiclets fast umgebracht. Da haben wir schon nichts gemacht. Und jetzt Rocco. Wir müssen es ihnen heimzahlen und das Uran wird's für uns tun. Keiner wird's merken, niemals. Ich will nie wieder was davon hören. Ende der Debatte. Geh jetzt hoch und schick Rocco runter. Und sag Spring, sie soll mir einen Kaffee bringen. Und Torchy? Wir müssen ihn anheuern oder die Gooks tun es. Torchy soll 3 Scheißmeilen im Scheißumkreis von hier wegbleiben. Kapiert? Du bist der Boss. Das war mein Tod. Diese Haie waren mein Tod. Die Dragon Boys waren vor 2 Sommern in die Stadt gekommen. Sie fingen an mit Hasch, dann kam Kokain und jetzt fanden sich bereits Spritzen auf den Kinderspielplätzen von Little Vietnam. Und was war mit AIDS? Es gab schon die ersten Gerüchte. Und dann die Sache mit der 9mm Automatik. Einer unserer Mechaniker hatte sie in einem Gookwagen entdeckt, als er einen CD-Player einbaute. Eine 9mm Automatik. Unsere schwerste Artillerie bestand allenfalls in einer Eisenstange. Die Vietnamesen hatten den Kriegsgeist in die Stadt gebracht. Der erste Tote war in Sicht. Ich spürte, ich wollte aussteigen. Larry? Ich bin hier unten. Rocco, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Jederzeit. Aber vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort. Naja, andererseits kriegst du es sowieso mit und vielleicht ist es besser, du hörst es von mir. Was? Spring. Also deine Spring. Sie verbringt eine Menge Zeit mit Clarence. Und wenn ich sage eine Menge, dann meine ich eine Menge. Er bringt sie zum Training und zur Schule. Gestern waren sie im Kino. Willst du mich verarschen? Ich bin nur 4 Tage weg gewesen. Sie ist eben schnell, Mann. Und Clarence auch. Okay. Themenwechsel. Ich nehme an, du kennst Clarence' Plan? Ja. Und? Was hältst du davon? Nichts. Absoluter Stumpfsinn, das ist es. Genau. Das ist doch grausam. Lau, seine Leute, die haben Familien, Kinder. Sind das etwa keine Menschen? Bleib heute Nacht in der Nähe. Es riecht nach einem Coup. Behalte Clarence im Auge. So ungern ich das sage. Sag mal, hast du mal über Spielautomaten nachgedacht, Larry? Du also auch. Ja. Verdammt, die kosten dich 3.500 im Ankauf und bringen im Schnitt 5.000 im Monat. Rocco, Automaten sind das Kokain der Spielindustrie. Die Leute hier haben sowieso schon ein Spielproblem. Nimm nur die Karten. Jede Nacht geht das hier ab. Und es macht jede Menge Leute fertig. Im Geschäft brauchst du Kunden, die dir treu bleiben. Nicht welche, die nach einem Jahr am Ende sind. Wechseln wir das Thema. Sorry. Ich versuche nur, dir zu helfen. Könnte es nicht sein, dass die Stadt nicht mehr das richtige Pflaster für dich ist? Mit Spring und Clarence? Zerbrich dir nicht meinen Kopf, Rocco. Und jetzt lass uns nach oben gehen. Spring und Clarence bewegten sich eng aneinander geschmiegt auf der Tanzfläche. Ich ging zu ihnen. Ich zog Spring an mich. Du und Clarence, habt ihr es miteinander getrieben? Sie versuchte, sich loszumachen. Ich hielt sie fest. Lass mich in Ruhe. Jemand legte mir die Hand auf die Schulter. Rocco. Spring rannte ins Badezimmer und schmetterte die Tür hinter sich ins Schloss. Schickels hat angerufen. Er sagt, wir können erst morgen mit der Ladung kommen. Ich übernehme das. Rocco kommt mit und wir lagern das Zeug in meinem Versteck. Wenn du willst, können wir diese Party hier auch verlagern. Mach das! Schmeiß sie alle raus und schaff sie zu Jungle. Was in der Stadt lief, war eigenartig. Die Leute hatten sich verändert. Viele sahen mir nicht mehr in die Augen. Auch die Kids waren anders geworden. Im Sommer sahen die Basketballplätze aus wie Gefängnishöfe. Alle steckten in Gangsterklamotten. Es waren die Musik und die Videos, die sie fertig gemacht hatten. So viel war klar. Aber wie sollte man das ändern? Gut möglich, dass man auf dieser Welt nicht eine einzige Scheißsache ändern konnte. Hallo? Die Party ist vorbei. Wo sind denn alle? Unterwegs zu euch. Bitte was? Wo ist Jungle? Oh, Lila, das willst du nicht wirklich wissen. Ich hatte Riesenlust, sie zu küssen. Trotz der Schmerzen. Trotz meiner Visage. Du siehst scheiße aus. Danke. Dein Mann ist übrigens ein Arschloch. Wo ist er? Er sollte doch bei dir sein. Verschwunden. Wie verschwunden? Ist er noch in Edmonton? Das nehme ich an. Wie war es auf der Schule? Bist du jetzt Oberschwester oder was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es gibt einen neuen Chef in der Klinik. Er steht kurz vor der Pensionierung und hasst nicht so sehr wie Indianer. Ich werde wohl zurückgehen oder soll ich hier für 3 Tage oder so anfangen? Schön, dich zu sehen, Lila. Danke. Das ist das Netteste, was ich seit langem gehört habe. Du bist zu dünn geworden. Ich trainiere. Ja, richtig. Hast du es noch mit dieser Minderjährigen? Sie ist 16 und wir sind Freunde. Mit den gleichaltrigen Frauen ist ja nichts los hier. Sie war gestern im Krankenhaus und wollte die Pille. Das sind vertrauliche Dinge, die du da verbreitest. Nicht, wenn es dich betrifft. Ich mach dir jetzt mal eine Schleimsuppe. Auf dem Weg zur Küche versuchte ich, ihren Hintern und ihre Brüste zu scannen. Aber sie hatte leider einen von diesen schlabbrigen Baumwollpullovern an. Wo ist der Zucker? Sitzt vor dir, Baby. Ich wurde rot. Nicht zu glauben. Hatte ich das wirklich gesagt? Erinnerst du dich noch an das Buch, das du mal gelesen hast? In dem stand, dass ich am Tag des Problemlösers geboren bin? Was ist damit? An welchem Tag bist du geboren? Also Jungle zum Beispiel ist am Tag des Herzensbrechers geboren. Nicht Jungle, du. Am Tag des Helden. Das glaube ich sofort. Ich stand jetzt hinter ihr. Ohne weiter nachzudenken, presste ich mich an sie und schob meine Hände unter ihren Pullover. Ich ließ sie höher und höher wandern in Richtung ihrer Brüste. Es gab nichts, das sich so gut anfühlte. Willkommen zu Hause, Lila. Ich hab dich vermisst. sehr vermisst. Und sie erwiderte meine Zärtlichkeit. Wir rieben uns aneinander, langsam und mit Kraft. Jeder kann uns durchs Fenster sehen. Shit, sie hatte recht. Ich zog die Vorhänge zu. Du musst was essen. Erzähl mir von Jungle. Im September war ich das letzte Mal hier, richtig? Da waren noch ein paar Rechnungen zu begleichen, also gab ich Jungle meine Karte. Shit. Du weißt, was jetzt kommt? Sag es. Ich bin pleite. Er hat sofort all meine Rücklagen aufgelöst und sogar mein Stipendium abgehoben. Hab ich angerufen, hat er nicht abgenommen und als ich nach Hause kam, war keiner am Flughafen, weil er ja mit dir... Warum hast du keinen von uns angerufen? Clarence oder Rocco? Ich hab's eben nicht getan, okay? Was will er mit dem ganzen Geld? Keine Ahnung. Aber ich ahnte es nur zu gut. Spielautomaten. Kosteten 3.500 das Stück. Und was war mit den Vietnamesen? Konnte es sein, dass Jungle ihrem Waffenarsenal etwas entgegensetzen wollte? Dieser Idiot. Ich bin seit ein paar Tagen hier und sehe, dass die Stadt am Ende ist. Alles ist am Boden. Die Leute sind ohne Hoffnung. Lass uns rübergehen. Mir ist kalt. Bist du einsam, Larry? Ich bin so einsam, dass ich einem Büffel die Locken legen würde. Und wenn wir einfach ins Bett gehen? Bist du sicher? Ganz sicher. Ich gehe schon hoch. Bring eine von den Kerzen mit und mach Musik. Ich rannte nach unten, griff mir zwei Birkenblöcke und warf sie in den Kamin. Legte Neil Young ein, rannte in die Diele und machte das Licht aus. Und dann das Außenlicht. Dann zur Eingangstür. Offen. Ich verschloss sie. Ich lief in mein Zimmer und grapschte eine Handvoll Kondome, machte das Licht aus, rannte in den Vorraum, machte das Licht aus, rannte durch mein Büro, machte das Licht aus. Ich rannte nach oben und sah die Hand vor Augen nicht. Die Kerzen, shit. Ich rannte wieder runter und holte welche. War die Verandatür zu? Egal. Was war mit den Leuten, die ich zu Chiclets geschickt hatte? Und wer hat morgen früh Dienst? Auch egal. Aber was mit der Seitentür gleich neben dem Holzstab? Fuck it. Ich betrat das Schlafzimmer oben mit wahrem Lampenfieber. Sieh zu, dass du deinen Arsch hier reinkriegst. Ich zittere. Deine Wunde, tut mir leid. Tut mir so leid. Schon gut. Schon wieder gut. Es schmerzte höllisch. Ach nicht, Baby. Warte noch. Ich machte meinen Gürtel auf, den Reißverschluss, zog mir irgendwie die Hosen runter und sie küsste und küsste mich. Ich versuchte hinterherzukommen, aber gleichzeitig musste ich die Hose über die Knöchel kriegen und dazu noch die langen Unterhosen, die sich zwischen meinen dicken Wollsocken und den Knöcheln verknollten. Fuck, ich hasste diese Dinger. Bingo, geschafft. Endlich waren Hosen, Unterhosen und Socken unten. Autsch, wofür habe ich das verdient? Weil du so lange gebraucht hast, Larry Soul. Dafür kneife ich dir in den Po. Oh, Leila. Komm, sagte ich und ging's an. Ich bin so glücklich. Haben wir die Welt nicht in den Schatten gestellt? Und in meinen Armen fiel sie in den Schlaf. Das gebe ich nicht wieder her, dachte ich. Nie wieder gebe ich das her. Nein! Ach, ach, ach. Ist das nicht schön hier? Ich richtete mich zum Kampf auf. Aber mit einem Pistolenlauf in der Nase? Den Jungle mir irre grinsend reindrückte? Wo blieb Rocco? Take it easy, Larry. Aber ich werde nichts gesehen haben, falls Jungle abdrückt. Wie kommst du plötzlich her? Per Truck? Was willst du mit der Waffe? Wir wollen Larry ein Geschäft vorschlagen. In seiner Lage wird er zuhören, schätze ich. Oder glaubst du, dass irgendein Richter im Land mit dem Gesetzbuch nach mir werfen würde? Ich könnte auf Blackout plädieren, weil ich euch so vorgefunden habe. Den guten Kumpel und die ach so geliebte Squad. Das war doch geplant. Bleib ruhig, Jungle, bleib ruhig. Er trat zurück und ließ die Pistole sinken. Hör zu, Larry. Denk mal an das, was wir alle so in letzter Zeit gemacht haben. Irgendwann kommt man dabei auf die eine oder andere Idee. In der obersten Schublade meines Nachtschranks lag ein gewaltiges Adlermesser. Aber es steckte in einer Scheide, die mit einer Schnalle verschlossen war. Ich hatte offensichtlich keine Chance. Ich höre. Und die Idee lautet, du hüpfst in mein Auto mit meiner lieblichen Squaw und schaffst dich selber aus der Stadt. Ihr zwei lasst euch hier nie wiedersehen. Dein Geld behalte ich. Und ich übernehme das Geschäft. Das ist es, kurz gesagt. Was soll das alles? Du als Maul. Ich umarmte sie. Etwas war passiert. Etwas war passiert und es war mir gar nicht unrecht. Leila, wir müssen ihm zuhören. Wir sind in seiner Hand. Großer, böser Larry, was sagst du dazu? Meine Frau will mich nicht mehr und ich will sie nicht mehr. Clarence hier ist scharf auf deine kleine Freundin Spring. Ich glaube, er will sie F-I-C-K-E-N, richtig? Clarence schlug die Augen nieder. Ich hab satt, immer nur die zweite Geige zu spielen. Ich will der King sein. Im Süden werdet ihr schon längst tot. Mir fielen die Dragon Boys ein. Im Süden wären wir alle schon längst tot. Ich dachte an meine Fonds, Rücklagen, Landbesitz. Ich atmete aus. Ich brauchte nur meine Außenstände einzusammeln. Kann Jungle das? Kann er dich ersetzen? Und ob? Clarence wird mein zweiter Mann sein. Alle sahen Clarence an, der verlegen grinste und mit einem Fichtenzweig in der Hand spielte. Bis er sich eines Tages über deine Freundin hermacht. Hä? Das musst du gerade sagen. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es einfach nicht glauben. Aber ich war begeistert. Besser hätte es nicht kommen können. Was willst du eigentlich mit diesem Zweig, Clarence? Tee machen. Wenn wir einen Deal haben, mache ich uns einen Tee. Tee? Ja, Fichtentee. Starke Medizin. Und wir helfen euch außerdem beim Packen. Und im Haus werden wir nur so lange bleiben, bis dein Großvater zurückkommt. Er will das Haus nicht mehr. Das wisst ihr doch. Dann kaufe ich es für mich selbst. Hand drauf. Und mein Haus? Ich verkaufe es. Du kriegst das Geld per Post. Und mein Geld? Darüber reden wir noch, aber ich glaube, mein Vorschlag bringt dir mehr als genug Vorteile. Ich könnte dein Geld auf dein Konto zurückzahlen. Ich nehme an, alles finanziert durch die verdammten Spielautomaten. Das ist nicht mehr dein Job. Ihr Jungs habt euch doch schon lange verschworen gegen mich. Gegen uns? Hey, wir sind kein Kaffeekränzchen. Es ist alles wegen der Wirts, oder? Du hast uns nicht an sie herangelassen. Aber es muss sein. Es ist unsere Stadt. Unser Territorium. Ja, es gibt nichts Besseres als einen mächtigen Tritt in ihre gelben Ärsche. Shit. Er hatte böse Augen. Aber kein Uran. Ihr versprecht mir, dass ihr dieses Zeug nie einsetzt. Gegen wen auch immer. Top. Ich starrte auf die Waffe, die jetzt in Jungles Hosenbund steckt. Ich nehme an, du hast mehr als eine von diesen Dingen gekauft? Genug. Ich blickte mich nach Lila um. Sie war aufgestanden und zog sich ihren Slip an. Clarence schaute respektvoll zur Seite. Sie sah mich an und ich begriff, dass sie darauf wartete, was ich für uns beide entscheiden würde. Tag des Helden, Tag des Problemlösers. Ich brauche mehr als einen Tag, um zu packen. Ich auch. Ich brauche mehr als ein paar Tage, um allen alles zu erklären. Okay. Solange wie wir glauben, dass zwei Leute brauchen, um die Stadt zu verlassen. Ich sah Lila an. Sag ja, signalisierten ihre Augen. Wer will Rührei mit Schinken? Rühr mit. Macht, was ihr wollt. Aber ich rühre keinen Finger ohne was im Magen. Wir grinsten. Auch Jungle. Ich sah Lila an. Das würde es sein. Sie und ich auf dem Highway und hinter uns die Dämmerung zwischen den Bäumen von Smith. Na schön. Wenn ihr uns aus der Stadt raushaben wollt, dann sollten wir damit anfangen. Ich sah auf die Uhr. Es war 5.18 Uhr morgens. Ola. Dreckige Engel von Richard Van Camp. Aus dem Englischen übersetzt und bearbeitet von Ulrich Plenzdorf. Hörspielbearbeitung Annette Berger. Es sprachen Larry Tino Mewis, Clarence Mark Hosemann, Lila Marilou Saskia Pohlmann, Jungle Omar El Saidi, Snowbird Hans-Rolf Fuchs. In weiteren Rollen Klaus-Dieter Klausnitzer, Andreas Grötzinger, Ulrich Haß, René Heinersdorf, Jan-Peter Kampfert, Kerstin Kramer, Oliver Kriech-Mazura, Max Richter, Dustin Semmelrogge, Lars Schmidtke, Celine Vogt und Judith Wolf. Technische Realisation Werner Jäger und Sebastian Nohl. Regieassistenz Peter Simon. Regie Annette Berger. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2008.